Sie ist so wunderschön und sie bewegt sich gut. Sie hat das schöne Etwas, weil etwas in ihr ruht. Ihre Augen glänzen, sie mag's Figur betont. Hat Geschmack und Stil, weiß, was sich so lohnt. Sie ist so schön gebildet und doch gar nicht arrogant. Kann viele fremde Sprachen, manche habe ich nie erkannt. Sie hat eine klare Meinung, dazu steht sie unbedingt. Sie macht nur eine Sache, wenn sie ihr was bringt. Nur eins versteh ich nicht, was findet sie an dir? Warum hat sie mich genommen, bin das Gegenteil von ihr. Sie können so viele haben, wieso denkt sie nur an mich? Ich denke nicht an viele, meistens denke ich nur an mich. Sie kennt die Etikette, mit dem Kegel wuchs sie auf. Bei jeglicher Gesellschaft hat sie perfekten Lauf. Sie ist so furchtbar sauber, dass es mir oft graut. Oft wechselt sie Klamotten, nur ich bin so versaut. Nur eins versteh ich nicht, was findet sie an mir? Warum hat sie mich genommen, bin das Gegenteil von ihr? Sie können so viele haben, wieso denkt sie nur an mich? Ich denk ja nicht an viele, meistens denk ich nur an mich. Sie hat Esprit und Glanz, macht die Nacht zum Tag. Es quält mich oft die Frage, was sie an mir mag. Da gibt's wohl keine Antwort, soll wohl auch so sein. Ich bleib mal, wie ich bin, ich bleibe mal gemein.